Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt. Wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, dann bin ich da. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Hab keine Angst, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du fragst, was wird morgen sein, du hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Welch ein Tag, wenn wir uns gegenüberstehen und du merkst, dass dein Lebensweg ein Weg war zu mir. Dann wirst du staunen und verstehen, alles hatte seinen Sinn und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Dann wirst du staunen und verstehen,